In den nächsten 40 Minuten ein Hörspiel von Richard Hay. Heisterbach. Richard Hay führt selbst Regie. Genau gesehen handelt es sich um ein sogenanntes Zeitreisen-Hörspiel. Und noch genauer gesehen gehört dieses Hörspiel in das von vielen verachtete und zu Unrecht nicht beachtete Genre der Science Fiction, der wissenschaftlich begründeten und begründbaren Fiktion. Wenn man so will, gehört diese sogenannte Science Fiction zur Reise Abenteuer und Fantasiepoesie, wie sie in den vergangenen Jahrtausenden selbstverständlich gedichtet, gelesen und diskutiert wurde. Heisterbach hat Richard Hay, der Hörspiele, Fernsehspiele, Erzählungen, Romane und Kriminalromane geschrieben hat, dieses Hörspiel genannt, weil der Mönch von Heisterbach, eine alte abendländische Legende, in der von einem Mönch die Rede ist, der aus einem deutschen Kloster mittags, brevierlesend in den sommerlich durchsonnten grünen Wald geht und nicht wiederkommt. Als er nach 1000 Jahren zurückkehrt, nicht wissend, was mit ihm geschehen ist, forscht der Klosterarchivar in den Büchern nach, in denen verzeichnet steht, vor 1000 Jahren ist dieser Mönch mittags und brevierlesend in den grünen, durchsonnten Wald hinausgegangen und mich zurückgekehrt. Heisterbach. Sie erzählt von ihrem wunderlichen, erstaunlichen Schicksal. Sie hat ihren Partner Paulus verloren. Was ist geschehen? Was muss man denken? Hören wir also zu. Hören wir Richard Hays Radiohörstück, so nennt er es, Heisterbach zu. Nun, Nita, immo, immo vero. Und te, wo die Zekwes, hä? Come va vetis, bovadi? Sti altri, si. È vero, ti che io postea. Es passato un tan tempo. 25 anni. Meine Damen und Herren, die Sie jetzt zuhören, so beginnt der auf Tonband gesprochene Bericht einer jungen Frau von ihrer Reise zum Planetensystem des über 900 Lichtjahre entfernten Sterns Epsilon Hilarii. Es gibt heute keinen Zweifel daran, dass diese Reise wirklich stattgefunden hat. Schon im Sommer 1971 hielten bedeutende Wissenschaftler wie Ray Bradbury, Eugen Sänger, Fred Hoyle nach Prüfung aller Unterlagen die Tatsache für zumindest sehr wahrscheinlich. Die nordamerikanischen Raumfahrtbehörden sowie die zuständigen Ministerien einiger europäischer Länder fanden es damals allerdings nötig, entsprechende Beweise zunächst nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Erst 1973, in der Märznummer der Naturwissenschaftlichen Umschau Wien, erschien eine ausführliche Darstellung der Vorgänge. Im Folgenden zitiere ich aus der Einleitung des Verfassers Dr. Otto Heinrichsen. Im Herbst 1970, schreibt Dr. Heinrichsen, wurden in einem kleinen Zimmer in einer Seitenstraße der Hamburger Reeperbahn Altmühle, Belmer Avenida, Mechengchi, Devitissement Cartier, der Altcity, Omat 19 Schachteln mit Tonbändern und 3 eng beschriebene Notizhefte gefunden, und zwar anlässlich der Untersuchungen über den plötzlichen Tod eines alten Mannes, der in diesem Zimmer zusammen mit einer Frau von Ende 30 von März bis Oktober gelebt hatte. Die beiden waren als Ehepaar Paulus und Claudia Menotti aufgetreten. Sie galten bei den Nachbarn und der Wohnungsinhaberin, der Witwe eines Tabakladenpächters, als ruhige, zurückhaltende Leute, die wenig sprachen und wenn, dann, wie allgemein berichtet wurde, mit so einem südländischen Akzent. Paulus Menotti saß tagsüber oft am geöffneten Fenster, allein, da seine Frau häufig außer Haus war, mit tief in die Stirn gezogenem Hut, Sonnenbrille, ein dichter Schal verbarg auch im Sommer die untere Hälfte seines Gesichtes. Er ließ an den Händen einen Apparat aus dem Fenster baumeln, der aussah wie ein kleiner Tennisschläger. Die Nachbarn fanden nichts Auffälliges daran, sie waren an exzentrische Erscheinungen in ihrem Viertel gewöhnt, das von Seefahrern aller Kontinente und Rassen besucht wurde. Allerdings irgendwelche Dokumente über Geburt, Nationalität, Beruf von ihm oder von ihr waren später nicht aufzufinden. Nur Quittungen über monatlich 350 Mark, die das Paar der Tabakladenpächters Witwe für den armseligen Raum zu zahlen hatte. Eines Nachmittags hört die Witwe aus dem Zimmer ihres Untermieters ein beunruhigendes Stöhnen. Als sie das Zimmer betritt, findet sie den alten Mann tot neben dem Bett. Die Frau war abwesend. Als sie nach Hause kam, wurde sie zunächst unter dem Verdacht festgenommen, ihren Mann getötet zu haben. Seine blaue Gesichtsfarbe ließ auf Ersticken oder Vergiftung schließen. Aber es stellte sich heraus, dass der Mann am ganzen Körper eine bläuliche Haut hatte, vom kahlen Schädel bis zu den Füßen. Übrigens hatte er eine weitere anatomische Besonderheit an den Geschlechtsorganen. Beweise für einen unnatürlichen Tod ließen sich nicht finden. Nach Meinung des Polizeiarztes handelte es sich bei der blauen Haut um eine selten auftretende Pigmentstörung, bei der anatomischen Besonderheit um eine Erbschädigung. Claudia konnte oder wollte keinen Hinweis geben, keine Erklärung. Sie murmelte gelegentlich auf Deutsch, das hat keinen Sinn mehr oder ähnliches. Und dann sprach sie ein paar Sätze in einer Sprache, die vom Polizeiarzt und von dem sie vernehmenden Kriminalbeamten als italienischer Dialekt bezeichnet wurde, zumal das Wort Rom häufig vorkam. Es schien aber, dass keine Frage sie erreichte. Das altmodische Tonbandgerät sowie jener kleine Apparat, der keine im Moment erkennbare Funktion hatte, außer der, dass man ihn aus dem Fenster baumeln lassen konnte, die 3 Notizhefte und 19 Tonbänder, eine deutsche Grammatik aus dem Jahre 1895 mit dem Tonbandgerät beim Trödler. Trödler. Nun, Schwarje, mit den antiken Kulturen, dem Xiumting Kose Rob Lna. An der Ecke erstanden. All das, die bescheidene Habe der Menottis, wurde von eben demselben Trödler gekauft bzw. zurückgekauft. Die Polizeibeamten hatten in die Tonbänder hineingehört und festgestellt, dass sie Übungssätze in der deutschen Sprache mit etwas wirrem Inhalt enthielten, vor allem von Claudia gesprochen, und hatten sie zum Verkauf freigegeben. Vom Erlös konnte ein Teil der Bestattungskosten des Verstorbenen bezahlt werden. Die Frau ohne Ausweis und Aufenthaltsgenehmigung, außerdem der Prostitution. Prostitution. Kurva. Den Namen auf ideelle Bomben und sexuelle Benutzer als Nilingpengson. Verdächtig, wurde nach Italien abgeschoben. Die Italiener fanden heraus, dass es sich bei der fraglichen Person mit dem angeblichen Namen Claudia Menotti um eine hochgradige Psychopathin handelte, die einen rätoromanischen Dialekt sprach. Sie versuchten, Claudia Menotti in die Schweiz loszuwerden, aber die Schweiz weigerte sich, sie aufzunehmen. Die Italiener waren zu ihrem Ärger gezwungen, sie zu behalten, und da in der staatlichen Irrenanstalt von Colorno, Provinz Parma, gerade ein Platz frei war, sollte Claudia Menotti dorthin verbracht werden. Während des Transportes gelang es ihr, den Bewachern zu entkommen. Sie soll Ende November 1971 noch einmal in der Nähe Roms aufgetaucht sein. Was dann aus ihr geworden ist, war nicht in Erfahrung zu bringen. Eine Zeit lang kursierten noch zwischen italienischen, Schweizer und Hamburger Behörden Akten mit leicht gereizten Begleitschreiben, dann wurde der Fall archiviert. Soweit aus der Einleitung von Dr. Heinrichsen. Dass wir Kenntnis von dem Fall Menotti haben, verdanken wir 2 Tatsachen. Erstens kramte der Antiquitätenliebhaber Dr. Heinrichsen ein paar Tage nach der Beerdigung von Paulus Menotti zufällig bei jenem Trödler herum, und zweitens war er Physiker. Dank seiner Sorgfalt beim Registrieren des aufgefundenen Materials wissen wir nun Folgendes. Die 19 Tonbänder enthalten tatsächlich, wie schon die Polizei festgestellt hatte, zum überwiegenden Teil eine Art Deutschunterricht für Claudia Menotti. Sie beginnen noch mit Erklärungen von Claudia in ihrer Heimatsprache, dann folgen deutsche Sätze, die von Paulus korrigiert und ergänzt wurden. Auf den letzten Tonbändern ließ Paulus Claudia immer wieder versuchen, ihre Reise zum Planetensystem Epsilon Hilarii zu erzählen. Dieser Umstand ist der Polizei offensichtlich entgangen. Je mehr Sicherheit Claudia in der deutschen Sprache erreichte, umso detaillierter, keineswegs wirrer, wie die Polizei behauptet hatte, wurde ihre Schilderung. Paulus selbst lernte die deutsche Sprache übrigens zugleich mit Claudia. Es wird ihm wesentlich leichter gefallen sein, dank jener scheinbar funktionslosen Maschine in Form eines mit allerfeinsten Membranen bespannten kleinen Tennisschlägers, die eine Art nur von ihm benutzbaren Übersetzungsapparat gewesen sein muss. Ich sage gewesen sein muss, denn noch während meiner Beobachtungen zerfiel der Apparat auf rätselhafte Weise. Er wurde buchstäblich zu Staub, zu metallisch glitzerndem feinsten Pulver. Das Pulver wurde in der Berkeley-Universität und in der Römischen Universität analysiert. Übereinstimmend wurde sein nicht-irdischer Ursprung festgestellt. Ebenso verschwanden von den Tonbändern sämtliche Äußerungen von Paulus. Es gelang mir mit Mühe, einige Inhaltsangaben anzufertigen und sie von Zeugen bestätigen zu lassen. Auch die unbekannte Schrift in den drei Notizbüchern aus unbekanntem Material verblasste von Tag zu Tag mehr und verschwand schließlich, bis sich auch die Notizbücher auflösten. Und als Paulus Menotti im Verlauf der später anlaufenden Untersuchungen exhumiert werden sollte, fand sich nicht mehr die geringste Spur von ihm. Auch heute haben wir noch keine zufriedenstellende Erklärung für diese Vorgänge gefunden. Wir können nur hoffen, dass uns die Erforschung der Kulturen des zerstörten dritten Planeten des Systems Epsilon Hilarii weitere Aufschlüsse gibt. Nach allem, was wir wissen, haben nur drei Bewohner dieses Planeten die Erde betreten, und derjenige, der sich später Paulus Menotti nannte, war der dritte und letzte. In dem Folgenden hören Sie nun Ausschnitte aus den ersten drei der 19 Menotti-Tonbänder. Nun, imo vero. Nein. Oder soll ich das sagen, wie er mich aufgegabelt hat? Also die anderen. Dich habe ich ja erst später. Es ist so lange her. 20 Jahre. 21. Warum soll ich es sagen? Nein, stell diesen Apparat ab. Nein. Stop. Ne? Parentes mai eran pauperes, strapauperes. Also schön, meinetwegen. Also, meine Eltern waren arm, sehr arm. Als ich 12 war, musste ich arbeiten. Erst bei einem Tuchhändler. Da musste ich die Stoffballen, die angeliefert wurden, umpacken. 13 Stunden täglich. Dann kam ich zu einem Getreidehändler. Er war der größte Getreideboss von Rom. Da war ich Küchenhilfe bei dem im Haus. Nichts als abwaschen und putzen. Der Sohn von dem wollte mit mir ins Bett. Ich nicht. Da musste ich mit dem Alten in sein Landhaus außerhalb von Rom in den Bergen. Da sollte ich bleiben, unter der Aufsicht von seinem Hausverwalter und 6 Knechten. Üblen Figuren, kann ich nur sagen. Ich wollte aber zurück nach Rom, zu meiner Freundin Antonia. Gleich in der ersten Nacht wollte ich zurück. Da saß der Getreideboss oben auf dem Dach von seinem Haus, weil er nämlich immer Sterne beobachtete, wenn er nicht Korn verschob. Er saß da und starrte in den Himmel. Und plötzlich brüllte er so aufgeregt, als ging's um sein Geld. Da ist ein neuer Stern, einer, der ganz hell leuchtet. Und er wollte ihn uns allen zeigen. Alle mussten rauf aufs Dach. Der Verwalter, die miesen Totschläger von Knechten, der Koch, sein Stubenmädchen, alle. Bloß mich hatten sie vergessen. Mir war's recht. Sterne haben mich sowieso nie interessiert. Wenn klarer Himmel ist und womöglich noch Vollmond, schlafe ich schlecht. Meistens wurde ich auch noch verprügelt, wenn klarer Himmel war und Vollmond. Erst von meinem Vater, dann vom Koch von dem Getreideboss. Einmal ist mir Blut aus den Ohren gelaufen. Das war bei meinem Vater. Einmal ist mir das Nasenbein gebrochen. Das war beim Koch. Kein Mond und viele Wolken ist mir nachts das Liebste. Als der Boss da oben auf dem Dach so schrie und alle rauf mussten, um den neuen Stern zu sehen, da dachte ich, das endet doch bloß damit, dass du wieder Prügel kriegst. Also bin ich davongelaufen, gelaufen und gelaufen, bis ich nicht mehr konnte. Und dann bin ich in einen Baum geklettert, damit sie mich nicht finden, wenn sie hinter mir her sind. Es war ein großer alter Ölbaum. Im Morgengrauen sehe ich, da sind noch andere Ölbäume. Und hinter den Ölbäumen ist ein Wald. In den Wald wollte ich. Da wäre ich erst mal sicher gewesen. Ich also und vorsichtig runtergerutscht vom Baum. Und geheult habe ich, weil ich an Antonia dachte. Nicht an meine Mutter. Die hat mich auch geschlagen. Ich hatte so eine Ahnung, dass ich Antonia nicht wiedersehen würde. Denn ich konnte ja nicht so einfach zurück nach Rom. Da hätten sie mich ja gleich geschnappt und wieder verprügelt. Ich wollte nach Süden, nach Sizilien. Ich dachte, vielleicht finde ich da eine andere Stelle. Und wie ich vorsichtig über die Wiese renne, im ersten Sonnenlicht, auf den Wald zu, da sehe ich auf einmal links über mir eine riesige leuchtende Scheibe, die vom Himmel runterschwebt. Dicht über der Wiese bleibt sie schwebend in der Luft stehen, und ich sehe, dass sie in der Mitte ausgebeult ist. Und da, wo sie ausgebeult ist, öffnet sich eine Luke oder sonst was, und zwei Figuren springen raus. Ich habe vor Staunen den Mund nicht zugekriegt. Ich stand bloß so da und gaffte. Die Figuren kamen auf mich zu, winkten freundlich. Ich sah, sie waren von Kopf bis Fuß in einen elastischen, leuchtend blauen Stoff gekleidet. Und als sie näher kamen, sah ich, dass sie nackt waren und glatzköpfig. Da kippte ich um. Tatsache. Ich verlor das Bewusstsein. Aber warum soll ich das nochmal sagen? Du weißt es doch viel besser und kannst alles auch viel besser erklären. Aus den Aufzeichnungen von Dr. Heinrichsen geht hervor, dass an dieser Stelle Paulus auf Deutsch geduldig wiederholte, was er Claudia zuvor schon oft in ihrer Heimatsprache erklärt hatte. Paulus Menotti äußerte die Befürchtung, schreibt Dr. Heinrichsen, dass er möglicherweise nicht mehr lange leben werde und dass dann er selbst und alle seine Äußerungen in der irdischen Atmosphäre und der irdischen Strahlungsverhältnissen sich sehr bald auflösen, spurlos verschwinden würden, dass es daher notwendig sei, Claudia Berichte in der Sprache des Landes und der Zeit, in der sie sich gerade aufhielten, über ihre Reise. Aus anderen Stellen der Tonbänder ist übrigens zu entnehmen, dass Claudia auch ihrerseits auf der rund 10-jährigen Hinreise zum dritten Planeten des Systems Epsilon Hilarii die Sprache gelernt hat, die Paulus Heimatsprache war, und zwar schon innerhalb des ersten Jahres. Sie lernte offensichtlich leicht, vermöge einer natürlichen Intelligenz. Aus weiteren Äußerungen von ihr, die wir im begrenzten Rahmen dieser Sendung nicht zitieren können, wissen wir, dass die Proletarierin Proletarier. In den antiken Kulturen war es nur mehr lieb sozialen Reden, zwischen Robotnitsche, das dazu Fachsflotata. Claudia überzeugt war, nur wer schnell reagiert, übersteht und kommt nach oben. Aber sie vergaß genauso rasch wieder, weil sie ablenkbar war und sich schlecht konzentrieren konnte. Da Paulus und seine beiden Freunde im Raumschiff bald Claudias Heimatsprache perfekt beherrschten, vergaß Claudia bis auf wenige Worte, was sie gelernt hatte. Sie hätte, wäre der dritte Planet des Systems Epsilon Hilarii bei ihrer Ankunft in diesem System noch existent gewesen, seine Sprache von Neuem lernen müssen. So kam es auch, dass an Bord des Raumschiffs auf dem Rückflug zur Erde nur noch in Claudias Sprache geredet wurde. Nach der katastrophalen Rückkehr zur Erde war es das Bestreben von Paulus, dass beide möglichst bald nur Deutsch miteinander redeten. Vom Ende des 7. Tonbandes an wird das erreicht. Allerdings ist es nun Claudia, die gelegentlich kurze Bemerkungen in der Heimatsprache von Paulus macht, besonders wenn er von seinem baldigen Tod spricht. Wir sind heute ebenso wenig wie damals Dr. Heinrichsen in der Lage, diese Sprache exakt zu übersetzen. Nio scheint Ende, auch Lebensende, also Tod zu bedeuten. Ziu ist eine Verneinungsform von Reden. Nta drückt enge Beziehungen aus. Und ein Ti ist der eigentliche Name von Paulus. Wir könnten, da er nun einmal gefallen ist, auch ihn verwenden, aber ich erbitte Ihre Nachsicht, wenn ich im Allgemeinen Paulus vorziehe. Sie hören selbst, welche Schwierigkeiten mir die Aussprache seines richtigen Namens macht. Dieser kurze Satz also Anti, noyunta, ziu. Könnte demnach heißen Anti, nicht von deinem Tod reden. Oder so ähnlich. Ich hoffe, die Kollegen, die sich mit der Entzifferung dieser Sprache beschäftigen, werden bald genaue Erkenntnisse erlangt haben und dann über meinen Übersetzungsversuch nicht allzu entsetzt sein. Wir übergehen nun die folgenden Tonbänder, die doch fast ausschließlich für uns nicht so interessante Sprachübungen enthalten, und wenden uns zu den letzten Tonbändern mit relativ ausführlichen Berichten von Claudia über ihre Hin- und Rückreise. Ich wache auf. Nun, es sind drei. Es sind drei blaue Männer. Ich wache auf in dieser Beule von dieser Scheibe auf. Sie sind freundlich. Sie versuchen mit mir zu reden. Überall Xam und kleine Lichter und silberne Knöpfe. Sie zeigen mir Bilder, die bewegen, sich bewegen. Ich sehe Dinge, habe ich nie zuvor gesehen. Ich sehe Erde tief unter uns, so groß wie rundes Brot. Ich habe sehr viel Angst. Sie versuchen zu reden wie ich. Ich verstehe ein paar Worte. Ich habe immer noch sehr viel Angst. Plötzlich ist Nacht und die Sterne, riesengroß, hinter uns leuchten, rot, blau, violett, alle Farben. Vor uns alles nur schwarz. Ich lege Hände vor Augen. Ich weine. Ich will Sterne nicht mehr sehen. Ich habe Angst, ich werde doch noch geschlagen. Ich bin müde, ich will Antonia. Sie geben mir Trinken. Da schlafe ich viel. Wie viel, Antje? Wie viel war es? Paulus sagt, nach Dr. Heinrichsen, 8 irdische Monate und 5 Tage. Ja, so viel. Paulus erklärt nun, schreibt Dr. Heinrichsen, wie es dazu kam. Es scheint, die Wissenschaftler auf dem 3. Planeten der Sonne Epsilon Hilarii hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt beunruhigende Veränderungen ihrer Sonne festgestellt. Ihre Beobachtungen ließen nur einen Schluss zu. Epsilon Hilarii war im Begriff zu explodieren, eine Supernova zu werden. Ihr Umfang würde sich dabei vorübergehend derart gewaltig vergrößern, dass er die Kreisbahn des 3. Planeten erreicht. Mit anderen Worten, der Planet mit seinen sämtlichen Bewohnern war zum Tod durch Verbrennen in einer Temperatur von einigen hunderttausend Grad verurteilt. Nun war die Entwicklung der intelligenten Bewohner des erdähnlichen Planeten zwar ähnlich verlaufen wie die Entwicklung der intelligenten Bewohner der Erde, aber mit einem Unterschied. Auf dem 3. Planeten von Epsilon Hilarii war man relativ früh mit Aggressionen fertig geworden, mit Krieg, sozialer Ungerechtigkeit, rassischer Diskriminierung und so weiter. Man hatte relativ früh erreicht, dass alle Bewohner des Planeten sich als Brüder fühlten, noch bevor sie alle die gleiche Hautfarbe erwarben. Immerhin hatte dieser Prozess einige tausend Jahre gedauert. Da alle materiellen und geistigen Energien von diesem Prozess beansprucht wurden, entwickelte sich die Technik in dieser Zeit nur zögernd, nur gerade so weit, als sie zur Gewinnung von Kommunikation auf dem Planeten benötigt wurde. Automobile mit Verbrennungsmotor zum Beispiel wurden zwar erfunden, aber sofort wieder aufgegeben, da sie zur Kommunikation nicht taugten. So kam es, dass diese Leute in dem Moment, da sie die tödliche Bedrohung, die von ihrer Sonne ausging, entdeckten, zwar schon in der Lage waren, innerhalb ihres Planetensystems zu reisen, aber noch unvollkommen war die Nutzbarmachung des Photonenantriebs für Raumschiffe, die sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit auch aus ihrem System hinaus bewegen konnten. Da der Eintritt der Katastrophe gewiss, der Zeitpunkt unsicher war, vielleicht blieben ihnen noch ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahrhunderte, schickten sie das einzige Photonenschiff, das sie hatten, auf Erkundungsfahrt und versuchten im Übrigen, so schnell sie konnten, weitere Photonenschiffe zu bauen. Das ging langsam genug, denn ihre Industrie war nicht darauf eingerichtet. Obwohl der ganze Planet jetzt nur noch Photonenschiffe herstellte für die Evakuierung in ein anderes Sonnensystem, sie wussten, sie würden Jahrzehnte brauchen. Aber was blieb ihnen übrig? Innerhalb ihres eigenen Systems wäre Leben nach der Explosion nicht mehr möglich gewesen, selbst wenn sie auf die äußeren Planeten ihres Systems ausgewichen wären. Aber die waren ohnehin für sie unbewohnbar. Paulus, seine beiden Freunde und zwei Frauen brechen also mit dem ersten Photonenschiff auf. Die Frauen sterben wenige Monate nach dem Start an einem Unglücksfall. Sie werden zerstrahlt. Die drei Männer gelangen nach Irrfahrten, auf denen sie nirgends einen für sie geeigneten Planeten entdecken, in unser Sonnensystem. Ihre Reise hat über 10 Jahre gedauert. Tagelang umkreisen sie die Erde vorsichtig, landen, entnehmen Bodenproben und Pflanzen, messen Strahlungen, prüfen die Atmosphäre. Eine bestimmte Art von Strahlung scheint ihnen gefährlich, aber sonst halten sie die Erde für geeignet. Sie beobachten die Menschen, sie stellen heftige Aggressionen fest, samt allen dazugehörigen Erscheinungen, und es kommen ihnen Zweifel, ob dieser Planet Flüchtlinge von einem anderen Planeten akzeptieren würde. Sie entschließen sich, um ihre Messungen zu vervollständigen, einen Menschen vorübergehend zu entführen und zu analysieren. Und da sie über 10 Jahre einsam durch das schwarze Universum gerast sind, entschließen sie sich, eine Frau zu entführen, auch wenn sie das mit ihrem aggressionsfreien Bewusstsein eigentlich nicht vereinbaren können. Paulus gibt das natürlich zu. Er sagt auch, sie hätten Claudia unbedingt vor dem Erfrischungstrank analysieren müssen, um zu wissen, wie ihr Organismus reagiert. So fiel Claudia, statt sich zu erholen, in Ohnmacht. Während sie angestrengt versuchen, Claudia am Leben zu halten, kommt der von den Bordkuren vorgeschriebene Zeitpunkt der Beobachtung ihres Heimatsterns. Vor 24 Stunden noch hatten sie ihn mit bloßen Augen kaum erkennen können. Jetzt finden sie ihn mühelos. Seine gleißende, stechende Helle verschluckt das Licht der Nachbarsterne. Eine Supernova. Da sie mit annähernder Lichtgeschwindigkeit gereist sind, muss die Katastrophe kurz nach ihrem Start eingetreten sein. Wahrscheinlich also, dass kein weiteres Photonenschiff gebaut werden konnte. Trotzdem, die drei Astronauten haben nur einen Gedanken zurück. Und diesen einen verzweifelten Gedanken werden sie nun rund 10 Jahre lang denken. Claudia können sie nicht zur Erde bringen und da sich selbst überlassen. Also nehmen sie mit, analysieren den Organismus der Bewusstlosen, erfahren, womit sie ihr helfen können, halten sie am Leben, aber lassen sie vorerst im Tiefschlaf, während sie mit Kurs auf die Supernova durchs Universum rasen. Jahrelang. Jahre und Jahre, ich weiß nicht wie viel. Immer durch den schwarzen Himmel. Erst habe ich geweint, geschrien, dann gelernt. Mit Film, Elektronik, Universum, Photonen, Sprache von Nanti, Schönscha, Revr. Ich schlafe mit Nanti, Schönscha, Revr. Sie sind fast wie Menschen, nur anders, wenn sie... Das sind sie eben anders, Vero. Ja, ich bin allein mit 3 Männern mit blauer Haut in dieser Scheibe. Ich habe Sehnsucht nach Antonia. Ich weiß, ich sehe sie nicht wieder. Und dann einmal sehe ich im Spiegel. Ich bin nicht mehr 20. Die Ursache, ich bin bald 30. Die Männer reden nicht mehr. Sie schauen auf eine kleine, trübe, schmutzige Sonne, die wackelt. Sie kommt näher. Sie zeigen Bilder. So war ihre Sonne früher. So groß. So schön. Und da waren die Planeten. Sie suchen, wo sie zu Hause waren. Sie finden nicht. 7 Planeten waren da. Jetzt nur noch einer. Der äußerste. Weit weg. Wir schweben über dem äußersten Planeten. Und T sagt, er war kalt. Voll Eis. Und nur Fels. Ich sehe kein Eis. Kein Fels. Nur wie Lava. Anti sagt, das Eis ist verdünstet. Die Oberfläche von Fels ist geschmolzen. Die Männer sind aufgeregt. Da ist ein Zeichen im Fels. Wir landen. Wir gehen mit schweren Anzügen hinaus. Unter den Felsen ist eine Tür. Tür und Felsen zusammengeschmolzen. Revr schneidet sie auf. Eine Höhle. Innen Bilder, Maschinen, Film, Musikinstrumente, Bücher. Revr sagt, sie haben es hierher geschafft, damit irgendjemand es findet. Aber keiner, der noch lebt. Die Männer erkennen wieder. Wir sehen Filme, wie war es auf ihren Planeten. Die Männer weinen. Ich habe bei uns nichts gesehen. War so viel Patches. Frieden ist die Frauen schön. Alle. Aber ohne Haare. Die Städte. Leichte Häuser. Grüne Flüsse. Und mehr, ihre Kinder, ihre Tiere, Bäume mit roten Blättern. Schön. Ich weine mit Anti, Revr und Schünscha. Zur Erde, sagt Revr. Wo sollen wir sonst hin? Sie nehmen mit ein paar Filme, eine Gitarre. Gitarre. Saitenläden im Rutzen antiken Kulturen, Tiumiofeng, Elenikos. So ähnlich wie ein Gitarre. Sie verschließen die Tür unter Felsen. Einer wird kommen, sagt Anchi. Einmal. Der wird das finden. Dann wieder Jahre. Viele Jahre im finsteren Universum. Nur hinter uns Sterne in alle Farben. Ich lerne viel weiter. Ich lese Kontrolluhren. Ich schlafe noch mit Anchi, Revro und Shinsha. Aber nicht oft. Wir trinken nur, essen nicht mehr viel. Und Zähne fallen weg. Von mir zwei. Boto sagt, ich bin bald 40. Ich finde graue Haare. Anchi wird 70. Ist der Älteste. Revro schreit und schlägt wie ein Kind. Er hockt auf Boden, Daumen in Mund und weint. Ich spiele Gitarre für ihn. Da wird er ruhig. Shinsha ist der Jüngste. 45. Nein, 54. Er sagt, wenn wir ankommen, nicht gleich landen. Erst Strahlungen messen, vorsichtig beobachten, ob jetzt nicht Gefahren und wie leben jetzt Menschen. Ich sage, ich will in Rom landen. Wir sehen einen Stern, der kommt näher. Die Sonne, meine Sonne, unsere Sonne. Ich frage Anchi, ob Antonia noch lebt. Sie ist nur 2 Jahre älter als ich. Anchi sagt, nein. Sag noch einmal. Anchi, erklär noch einmal. Ich verstehe es immer so schwer. Paulus erklärt, was er schon mehrmals erklärt hat. Denn dass Epsilon Hilarii von der Sonne rund 900 Lichtjahre entfernt ist, bedeutet ja bekanntlich nicht, dass jemand, der sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit bewegt, deshalb über 900 Jahre unterwegs sein muss, wenn er von Epsilon Hilarii zur Sonne reisen will. Dies Gesetz haben bereits im frühen Mittelalter Gelehrte wie Einstein und Sänger erwähnt. Auch Dr. Heinrichsen bezieht sich natürlich darauf. Da beide Systeme, Epsilon Hilarii und die Sonne, sich mit ungeheuren Eigengeschwindigkeiten durch den Raum bewegen, schrumpft die zeitliche Entfernung zwischen ihnen für jemand, der sich selbst mit beträchtlicher Geschwindigkeit von einem zum anderen bewegt. So kommt es, dass Paulus und seine Freunde in etwa 10 Jahren zur Erde gelangten. Auf ihrem Heimatplaneten aber waren inzwischen 900 Jahre vergangen. Da das Licht aber zur Erde eben genau diese 900 Jahre braucht, sahen Paulus und seine Freunde ihre Heimatsonne etwa in dem Zustand, in dem sie sich zur Zeit ihres Starts befand. Sie war, wie Paulus inzwischen ausgerechnet hatte, 33 Jahre nach dem Start des Photonenschiffs zur Erde explodiert. Also sahen die Astronauten kurz nach ihrem Eintreffen auf der Erde, was ihrer Sonne vor 867 Jahren passiert war. Ich zitiere diese uns an sich geläufigen Feststellungen hier mit betonter Absicht. Wir können uns nämlich heute die extremen psychologischen Belastungen von Astronauten, die mit Photonenschiffen reisten, kaum noch vorstellen. Seit Beginn der Neuzeit sind wir in der Lage, mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit den Raum zu durchqueren. Wir stehen in Verbindung mit außerirdischen Intelligenzen und haben die annähernde Gleichzeitigkeit aller uns betreffenden Ereignisse erreicht. Wer heute nach Epsilon Hilarii aufbricht, ist 14 Tage später bereits wieder hier und kann berichten. Wer damals aber mit dem Photonenschiff durch den Raum reiste, wusste, er brach in eine endlose Wüste voller tödlicher Bedrohungen auf und er würde bei seiner Rückkehr, falls er je zurückkehrte, keinen derjenigen wiedersehen, die seine Zeitgenossen waren. Paulus und seine Freunde wussten das, als sie von ihrem Heimatplaneten starteten, und sie wussten, als sie von der Erde aus zurückstarteten, dass auf ihrem Heimatplaneten, falls es ihn noch gegeben hätte, bei ihrer Rückkehr fast 2000 Jahre vergangen wären. Eine Zeit, in der sie selbst nur um rund 20 Jahre gealtert war. Wir müssen uns das vergegenwärtigen, um Claudias Ratlosigkeit zu verstehen. Während ihrer Reise zu Epsilon Hilarii und zurück zur Erde war sie ebenfalls rund 20 Jahre älter geworden. Auf der Erde aber waren inzwischen knapp 2000 Jahre vergangen. Auf den ersten Tonbändern versucht Paulus, wie Dr. Heinrichsen mitteilt, den schweren Schock zu mildern, den er bei Claudia voraussetzt. Es scheint, dass Paulus recht bald erkannt hat, in welchem Zustand sich die Bewohner der Erde 2000 Jahre nach Claudias Start befanden. Er erklärt Claudia, was sie täglich sieht, als Ausdruck von Dämonenglauben, Selbstvernichtungszwängen, Hexenwahn, Kannibalismus, von neurotischen Bezugsstörungen, Massenhysterie. Ein Stadium, an dem seine eigene Zivilisation nur knapp vorbeigekommen ist, sieht er auf der Erde nun in voller Blüte. Wenn wir unsererseits dies Zeitalter aus einiger Entfernung betrachten, müssen wir dem von Dr. Heinrichsen zitierten Paulus recht geben. Dämonischer war keine Epoche in der Entwicklung des Menschen als das 20. Jahrhundert. Was Paulus nicht bemerken konnte, war allerdings, dass auch in dieser Epoche entwickelt und verstärkt wurde, was schließlich zum Sieg von Vernunft und Gerechtigkeit auf unserem Planeten führte. Überraschenderweise scheint nun Claudia, wenn wir Dr. Heinrichsen folgen, die neue Gegenwart wenig ausgemacht zu haben. Die missglückte Landung des Raumschiffs auf der Erde, der Tod zweier Freunde, hat sie offensichtlich mehr verstört. Wahrscheinlich funktionierte die Steuerung nicht, der Eintauchwinkel des Raumschiffes in die irdische Atmosphäre war falsch oder die Geschwindigkeit zu hoch. Jedenfalls verglühte es mit den beiden Freunden von Paulus. Nur Paulus und Claudia konnten sich mit Sicherheitskapseln retten, die offensichtlich vor Wedel in Holstein... Wedel in Holstein. Nadelhalten im Schlamm der Elbe versanken. Untersuchungen des Elbschlamms ergaben Beimengungen jenes metallischen Pulvers nicht irdischer Herkunft. Ich verlasse nun Dr. Heinrichsens Bericht und komme zum Schluss. In der Regierungszeit des römischen Kaisers Augustus, als Claudia, ein Mädchen aus der Tibervorstadt, 20 Jahre alt war, wurde ein neuer Stern am Himmel bemerkt, vor allem im östlichen Teil des römischen Reichs. Ob jener römische Getreidehändler, aus dessen Landhaus Claudia geflohen ist, damals wirklich die Supernova Epsilon Hilarii entdeckt hat, oder nicht vielmehr das Raumschiff von Paulus und seinen Freunden, wird zweifelhaft bleiben. Der Stern wurde später nicht mehr beobachtet, bekam aber mythologische Bedeutung, weil er in Zusammenhang mit der Geburt des Religionsgründers Jesus von Nazareth gebracht wurde, der gelehrt hatte, was ihr dem geringsten meiner Brüder angetan habt, habt ihr mir selbst angetan. Die Veröffentlichungen des frühmittelalterlichen Physikers Heinrichsen und 19 Tonbänder aus der gleichen Zeit sind die ersten Dokumente, die uns zeigen, welche Bewandtnis es mit diesem Stern hat. Beim nochmaligen Sichten und Anhören der Tonbänder habe ich übrigens in einem der ersten Bände eine Bemerkung von Claudia gefunden, die erklärt, warum sie nach fast 2000 Jahren keine Schwierigkeiten hatte, sich auf der Erde wieder zurechtzufinden. Eine Erklärung, die zweifellos mehr über das frühe Mittelalter aussagt, als viele unserer historischen Computer. Nein, warte, ein T, es ist ganz einfach. Du erholst dich und ich gehe weiter arbeiten. Mir macht nichts Angst hier. Wenn das hier Technik ist, diese stinkenden Maschinen auf der Straße, diese bunten Bilder überall, das hatte ich 20 Jahre lang schon besser. Wenn es wahr ist, was du sagst, und es ist 2000 Jahre her, dass ich in Rom 13 Stunden gearbeitet habe und geschlagen wurde, ich sehe nach 2000 Jahren nichts Neues. Nichts ist verändert. Ich muss 10 Stunden arbeiten in Strumpffabrik. Ich fahre 2 Stunden hin und zurück. Ich werde vom Meister getreten und er sagt, hier wird nicht gefaulen, du illegale Itakersau. Hier wird gespurt, sto todo conosco. Das kenne ich, es macht nichts. Ich warte, bis du gesund bist und ein Feuer erfunden hast, das die Strumpffabrik verbrennt. Und den Meister und Rom. Damit ist unsere Sendung aus der Reihe Dokumente toter Sprachen des Mittelalters beendet. Wir haben sie auch formal und in der elektronischen Übermittlung nach der Art der sogenannten Radiosendungen des ausgehenden frühen Mittelalters gehalten. Übersetzungen schwieriger Begriffe habe ich in den Text eingeschaltet. Die Korrektur der von Claudia gemachten grammatikalischen und syntaktischen Fehler werden Sie in Ihren Datenspeichern heute etwas später als üblich vorfinden, da in diesem Augenblick schon die Übertragung der Versammlung der Dozenten beginnt, auf der über die faktische Gleichstellung der weiblichen Dozenten mit den männlichen beraten werden soll. Sie hörten eine antike monaurale Ausstrahlung in frühmittelalterlichem Deutsch der elektronischen Zentrale der Universität Heisterbach. Ich hoffe, Sie konnten gut folgen. Den Kommentar sprach für Sie der Computer DY1-13. Liuchen, antik, monoral und daran in euch simsnas, ob medieval in aufgelegt wo al centre, wo de dios buschquoll heißt abach. Heisterbach, ein Science-Fiction-Stück fürs Radio. Mitwirkende: Andrea Gabriel, Lisa Christwald, Peter Rogisch. Ton: Peter Jochum. Schnitt: Eva Schächer. Assistenz: Josef Schwarz. Manuskript und Regie: Richard Heil.